Anlässlich des Monats des gemeinsamen anti-amerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli verurteilte das Anti-Imperialistische Forum Deutschlands in seiner Erklärung vom 27. Juni die inhumanen Verbrechen der US-Imperialisten im Koreakrieg durch die brutalsten Bombardements das Territorium Koreas in Schutt und Asche gelegt und die unschuldigen Zivilisten rücksichtslos getötet zu haben. Am selben Tag gab die deutsche Organisation eine Erklärung ab, kritisierte darin die Umtriebe der USA zur Erdrosselung der DVJK und unterstützte die gerechte Sache der Koreaner.